Flaschenpost Podcast, der Talk. Hallo allerseits, willkommen beim Flaschentalk. Mein Name ist Holger Burbach. Mein Weg hat mich heute nach Gelsenkirchen geführt, zu Jürgen Hansen. Hallo Jürgen. Hallo Holger. Und zwar das Thema Überwachungsstaat ist ja ein Thema, was uns alle berührt. Und es gibt durchaus Leute, die persönliche, authentische, erste Handerfahrungen mit Überwachungsstaaten haben, wie zum Beispiel der Jürgen. Und deshalb habe ich mich mit ihm getroffen, um ein bisschen darüber zu reden. Und erzähl mal ein bisschen, welche Art Erfahrung hast du so mit Überwachungsstaaten? Ja, ich stamme ja nun aus der alten DDR. Und das mag zwar für viele jetzt als Opa erzählt aus dem Krieg klingen, aber ich war einer der politisch inhaftierten Häftlinge dort in der DDR, habe eigentlich die friedliche Revolution dort mit in die Wege geleitet, habe dort mitgewirkt und kann natürlich am eigenen Beispiel gut erklären, wie Überwachung beginnt, wohin sie führt und das Ende dessen, das habt ihr sicherlich alle noch gut in Erinnerung, als die Grenzen nachher fielen und die DDR plötzlich aufhörte zu existieren. Gut, wenn man jetzt 20 Jahre oder jünger ist, dann kann man sich, wenn man erst nach dieser Zeit geboren ist, dann kann man sich das ein bisschen schlecht vorstellen. Aber ich bin zum Beispiel 48, ich habe das alles noch selber miterlebt, wie das war. Und dann sind wir in der 12. Klasse nach West-Berlin gefahren und haben da uns West-Berlin angeguckt. Dann hat man auch die Gelegenheit, Ost-Berlin zu besichtigen. Aber ich fand das alles so furchtbar, dass ich mich nicht getraut habe, da rüber zu fahren. Ich habe mir dann mal über die Mauer geguckt und mir dachte, um Gottes Willen, da war. Und wie gesagt, dann gab es diesen Vortrag von dir, den du so machst. Und das hört man sich natürlich dann mit Begeisterung an, weil man das, so erste Handinformationen hat man eigentlich nicht. Jemanden zu kennen, persönlich kennenzulernen, der das selber wirklich miterlebt hat, das ist ziemlich einzigartig. Also vielleicht sollte man dazu noch sagen, also wenn man sich persönlich mit diesem Thema beschäftigt, macht man auch so seine Erfahrungen auch mit der westlichen Berichterstattung. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass man durchaus von der westlichen Seite aus auch gefärbt ist. Man kriegt eine Brille aufgesetzt. Man heißt, man hat die westliche Sichtweise und wenn man die Leute dann persönlich kennenlernt, stellt man fest, dass das alles doch ein bisschen anders ist, als man es so verpasst kriegt von den Medien. Ohne denen jetzt konkreten Vorwurf zu machen, wie auch immer, müsste man darüber diskutieren, woran das liegt. Aber lass uns doch vielleicht ein bisschen, um das in den Kontext zu setzen, ein bisschen früher anfangen zu fangen. Also du bist in der DDR geboren? Ja. Ja, fangen wir mal bei Anbeginn an. Ich habe also das DDR-Bildungssystem vom Kindergarten bis zur 10. Klasse, später nachher ein Studium, komplett durchlaufen. Habe, wie sich das gehört, in der FDJ gearbeitet, war dort sehr aktiv. Bin nachher in der SED gewesen, habe in sehr jungen Jahren schon verantwortungsvolle Positionen übernommen, war mal in etlichen politischen Schulen gewesen zur Weiterbildung. Welcher Jahrgang bist du? Wann bist du geboren? Ich bin Jahrgang 57. Ach so, also okay. Ja. War deutlich nach dem Krieg geboren. Ja, also 49 wurde die DDR gegründet. Das habe ich nicht erlebt, Gott sei Dank nicht, das waren ja noch schlimmere Jahre. Da hat ja, also der Hunger hat nicht mehr regiert, als ich das Licht der Welt erblickte. Aber um auf die Einfärbbarkeit der Medien zurückzukommen, das ist natürlich eine Weltanschauungsgeschichte, eine weltanschauungsliche Betrachtung, schwieriges Wort. Ja. Wenn man auf dieser Seite der Republik geboren war und hat die in Anführungsstrichen freiheitliche Demokratie erleben dürfen und leben dürfen, dann betrachtete man die Dinge natürlich aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ich für meine Seite habe natürlich immer eingeimpft bekommen, alles was hinter der Mauer ist, ist der Klassenfeind. Das ist der, der uns zerstören will, das ist der, der uns kaputt machen will, der uns wirtschaftlich in die Knie zwingen will, und das sind die Ausbeuter und wir sind die Guten. wenn man das vom dritten Lebensjahr an eingeimpft bekommt, kommt man irgendwann an den Punkt, und da standen ja Argumente dahinter, die mitunter manchmal nicht von der Hand zu weisen waren, auch in der heutigen Zeit noch, dann glaubt man das irgendwann. Dann geht man irgendwann her und sagt, jo, das ist so. Ich denke, es macht ja jeder mit seinen eigenen Eltern, wir haben alle Eltern, die Erfahrung, man kriegt von den Eltern irgendwelche Werte vermittelt, und ob man will oder nicht, man ist ein Kind, man ist nicht erwachsen, man kann sich da gegen manche Dinge nicht wehren. Manche Sachen muss man einfach erstmal übernehmen, ob man will oder nicht. Und da kann man nichts gegen machen. Das ist richtig. Und wenn Elternhaus, Schule und Bildungseinrichtung dann noch in eins sind, identisch sind, dann denke ich, ist es überhaupt nicht schwierig, das in sich aufzunehmen, abzuspeichern und zu sagen, ja, ist so, ich glaube das. Nun muss ich dazu sagen, ich persönlich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Da war die Welt noch ganz anders, in einem ganz kleinen Dorf in der Nähe von Eisleben, mit nicht mal 500 Einwohnern. Jeder kannte jeden, das war also noch richtige Idylle, nicht wie heute. In einer solch großen Stadt wie Gelsenkirchen, für mich große Stadt, die jetzt in München das hören, werden natürlich einen Lachanfall kriegen, aber für mich war das eigentlich noch eine heile Kindheitswelt, und meine Großeltern haben natürlich bei ihrer Erziehung, die sie mir haben angedeihen lassen, immer noch die Kriegswirren im Hintergrund gehabt. Wir sind also Schlesien-Vertriebene gewesen, meine Großeltern, die haben den großen Trek mitgemacht von Schlesien hierher. Und das hat natürlich seine Nachwirkungen auch hinterlassen in der Erziehung von mir. Und da kommen wir wieder auf den Punkt, warum mache ich das, was ich heute mache? Weil ich einfach irgendwann zu der Erkenntnis gelangt bin, dass ich heute ja der Großvater bin und ich heute zwei Enkelkinder habe von 12 und 4 Jahren, die fragend vor mir stehen, und ich mich dabei ertappe und sage, Mädel, du bist die Jugend. Für dich bin ich in der Piratenpartei, für dich versuche ich hier die Steine aus dem Weg zu räumen, und du musst aufpassen, dass wir nicht wieder in eine solche Sache hineinschlittern, wie ich sie in der DDR erlebt habe. Und jetzt kommt die Parallele zu meinem Großvater, der immer gesagt hat, Junge, du bist die junge Generation. Du bist derjenige, der aufpassen muss, dass nie wieder auf dem deutschen Boden ein Krieg ausgeht. Logischerweise, er war ja behaftet, mein Großvater war im Krieg, er war in Stalingrad, ist einer von den lumpigen 6000, die aus der Gefangenschaft zurückkehren durften, hat also das aus erster Hand mitbekommen, was Krieg wirklich heißt, und hat das immer zu mir gesagt. Und diese Worte haben mich mein Leben lang begleitet, und deswegen bin ich heute dahergekommen und habe gesagt, man muss etwas tun. In unserer heutigen Gesellschaft, wir sind natürlich Jahrzehnte weiter, aber die Anzeichen, die Symptome, die sich heute in Deutschland hier auftun, die sind analog die gleichen, nur moderner, wie das, was ich damals in der DDR erlebt habe. Und deswegen, Holger, deswegen habe ich diese Niemals-Vergessen-Tour aufgelegt. So haben wir uns kennengelernt, deshalb bin ich jetzt heute hier. Deshalb bist du heute hier. Deswegen habe ich diese Niemals-Vergessen-Tour, habe sie auch so genannt, niemals vergessen, für die jungen Leute, die die damalige Zeit überhaupt nicht mitbekommen haben, die sie gar nicht reproduzieren können, die sich nichts darunter vorstellen können, um ihnen klarzumachen, dass sie die Jugend von heute sind, und sie müssen heute darauf achten, dass diese Dinge nicht wieder vorkommen, wie ich sie erlebt habe. Dass diese Tour natürlich sich so entwickelt, da kommen wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen, das hatte ich nicht geahnt. Und also sowas passiert einem, das kann man nicht planen. Ja. Ich wusste auch nicht, was mich da so erwartet. Ich habe nur gehört, Stasi und Stasi-Akten und persönliche Vergangenheit. Da dachte ich, hörst du dir das mal an? Also man sollte dazu sagen, du hast dann das Ganze textuell aufgearbeitet. Das heißt, du hast einen Text geschrieben, und wenn du dann diese Veranstaltung durchführst, liest du aus diesen Texten vor. Ja, also ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann man den jungen Leuten rüberbringen, was ein Überwachungsstaat überhaupt alles zu leisten in der Lage ist, wie er sich gestaltet und wie er vor allen Dingen dein Leben beeinflusst. Du merkst das ja nicht. Das ist ja ein schleichender Prozess. Und so war es auch bei mir damals. Und ich habe ja auch da noch dran geglaubt. Und jeder, der meine Lesung mal hören wird, der wird sagen, du lieber Gott, das sind ja Zustände gewesen. Ja, das waren Zustände. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss dem vorausschicken, meine Stasi-Akten, 1786 Seiten, habe ich schon in den Beginn der 90er Jahre aus der damaligen Gauk-Behörde zur Einsicht bekommen, weil ich ja als politisch Verfolgter hier in die Bundesrepublik kam und hatte dadurch natürlich verfrüht die Möglichkeit, ich war einer der ersten mit, die noch nach Berlin in die Lesesäle fahren durften und dann dort Einsicht in ihre eigenen Stasi-Unterlagen nehmen durften. Das waren natürlich Ernüchterungen für mich, die ich da zu Augen bekam, die ich da lesen konnte. Da musste ich erst mal ein paar Jahre mit kämpfen. Ich habe die mir dann in Kopie, auch das war erlaubt, zuschicken lassen und habe immer überlegt, werfe ich sie weg, aber das sind Zeitdokumente, die darf man nicht wegwerfen. Das heißt, du hast die gesamten 1700 Seiten als Kopie zu Hause? Ja, habe ich hier im Schrank liegen, ja. Oh Mann. Die habe ich alle hier. Und dann habe ich die nochmal und nochmal gelesen. Und da stehen Sachen drin, da muss man selber persönlich erstmal damit fertig werden. Da sind Leute beispielsweise auf mich angesetzt gewesen, aus meiner eigenen Verwandtschaft, aus meiner eigenen Familie, die dann als IM, als informeller Mitarbeiter für die Stasi gearbeitet haben. Da frage ich mich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Verwandter, ich lebe in der DDR und dann kommt die Stasi auf mich zu. Also dein Verwandter, der ist jetzt ein Staatsfeind oder was auch immer, sag uns mal, was der so macht. Ich meine, inwieweit kann man den Leuten dann Böswilligkeit vorwerfen oder wie hat man das einzuordnen? Ich meine, wenn ich mir vorstelle, die Stasi kommt auf mich zu, ich lebe in diesem Staat und dann, boah, da bin ich aber auch mit überfordert, oder nicht? Du musst die damalige Situation sehen. Als dieser Punkt kam, wo man mich total ins Visier genommen hat, wo also das Ermittlungsverfahren, dieses operative Personen, OP, jetzt habe ich die Abkürzung, ich lese sie euch nachher vor, die Abkürzung darf ja nicht auf der Zunge, jedenfalls dieses operative Verfahren gegen mich lief, war ich schon zum Staatsfeind erklärt worden, intern. Ich wusste davon nichts, aber intern ist man zu der Auffassung gelangt, dass ich also staatsfeindlicher Gesinnung bin. Und man hat natürlich in der DDR immer versucht, solche Dinge zu kriminalisieren. Das Ziel dieser ganzen OPK, operative Personenkontrolle, da ist es wieder, war natürlich, mir strafbare Handlungen unterzuschieben, nachzuweisen. Man musste also genau überlegen, was man tat. Und die Leute, die dann auf mich angesetzt worden sind, unter anderem auch aus meiner eigenen Verwandtschaft, aus meiner eigenen Familie, die waren ja außen vor. Ich will nicht sagen, dass sie unbedingt an dieses System so geglaubt haben, wie ich es mal getan habe. Waren ganz normale Leute wie du und ich, Handwerksangestellte. Aber ich war für mich innerlich mit diesem System fertig, die nicht. Für mich war klar, ich werde irgendwann dieses Land verlassen, wie auch immer. Die nicht. Die, für die war klar, die müssen hier bleiben. So, und eins darf man natürlich dabei nie außer Acht lassen. Wenn man sich auf so ein Spiel hat in der alten DDR eingelassen, dann hatte man natürlich auch etliche Vorteile davon. Das fing an, dass eine Trabi-Anmeldung nicht mehr 8 Jahre dauerte oder 10, sondern plötzlich nur noch 4. Oder ich brauche eine neue Wohnung, weil ich Nachwuchs bekommen hatte. Ich hatte so einen Fall in meinem Umfeld. Der war IM auf mich, hatte das zweite Kind bekommen mit einem Kinderzimmer und kriegte innerhalb von 6 Monaten eine Neubauwohnung mit 2 Kinderzimmern, wo andere 4 und 5 Jahre drauf gewartet haben. Also solche Geschichten haben natürlich immer 2 Seiten einer Medaille. Die eine ist die moralisch-politische. Wenn man die nach oben dreht, dann muss man sich überlegen, ob man so etwas überhaupt machen sollte. Und das andere ist die wirtschaftlich-ökonomische Seite. Und da waren ganz viele, die gesagt haben, okay, ich lebe ja hier weiter und für diesen Staat, das ist ein Staatsfeind, das wurde dann auch überall so dargestellt, den muss man bespitzeln, da muss man Informationen abschöpfen. Und das mache ich dann halt so. So ist die Denke gewesen. Das ist natürlich dann irgendwie selbst für anständige Leute ziemlich hart, da auch anständig zu bleiben. Da wird man auch leicht mal korrumpiert. Und da hat man dann auch keine Möglichkeit mehr zu sagen, Wir haben immer versucht, anständig zu bleiben. Ich habe nie was Schlimmes gemacht. Da hat man dann irgendwie. Doch, man manchmal. Kann. Also gut, also es, ich stelle mir das nur vor. Wenn ich mir vorstelle, also ich würde da leben und jemand. Ich weiß nicht, es wäre schwierig. Ich will, kann nicht garantieren, dass ich es schaffen würde, anständig zu bleiben, glaube ich. Ich habe einen in meiner Akte gefunden. Da habe ich mich immer gewundert. Du erfährst ja das nicht. Du, jetzt im Nachhinein, wo man es lesen kann. Der war Angestellter beim Rat des Kreises. Gute Position. Der hat seinen Job verloren wegen mir, weil er es abgelehnt hat für die Stasi. Der wohnte bei mir im Haus, zwei Etagen unter mir, weil er es abgelehnt hat, der Stasi Informationen über mich zukommen zu lassen. Der hat so viel Charakter bewiesen und hat diesen Job, der wirklich also für DDR-Verhältnisse gut bezahlt war und hoch mit Ansehen auch bedacht war, der war bei der Zivilverteidigung, ich kann das hier ruhig sagen, ohne dass ich jetzt Namen aus Datenschutzgründen möchte ich nicht nennen, aber der war bei der Zivilverteidigung, das war ein toller Posten, den der hatte, den hat er verloren, man hat ihn abgesetzt aus dieser Funktion, habe ich jetzt aus den Akten entnehmen können, vorher wusste ich das nicht, und hat ihn dann auf irgendeine nichtige Position gesetzt, weil er es abgelehnt hat, in meinem Verfahren mitzuwirken. Sowas geht auch. Aber sowas heißt immer, ich muss Charakter haben, ich muss ein Kreuz in der Hose haben. Und nehmen wir mal an, Holger, es wäre keine friedliche Revolution gekommen. Ich wäre irgendwann nach meiner Haftzeit weg gewesen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Dazu hat mein Fall viel zu hohe Wellen geschlagen. Aber diese Leute, die mussten ja alle da bleiben. Die wären ja heute noch da. Ja. Und müssten heute noch unter diesem Regime, wenn es denn nicht gekracht hätte, leben. Und da muss man eben genau abwägen, wie verhält man sich. Gut, lass uns noch mal ein bisschen dazu kommen. Also du bist in der DDR aufgewachsen und für dich war die Welt quasi in Ordnung. Du hast damit gelebt und warst irgendwie glücklich. Und dann erzähl noch mal, wie es dann irgendwie zu diesen ganzen Sachen gekommen ist, wie sich das entwickelt hat. Ja, ohne dem Vortrag von wegzugreifen. Ich hatte dann auch eine Neubauwohnung bekommen, auch keine 5 Jahre drauf gewartet, sondern nur 2. Aber wir hatten ein Kind schon in unserer Ehe, ich war jung verheiratet und hatte dann auch einen guten Job im Landkreis. Ich spreche darüber auch in meinem Vortrag. Ich war einer der jüngsten Betriebsleiter im gesamten Bezirk Halle. Ich war Leiter einer Zweigstelle eines Kohlehandelsbetriebes. Wir waren also mit diesem Betrieb verantwortlich für die Bevölkerungs- und Industrieversorgung mit festen Brennstoffen, so nannte man das. Wir hatten ja damals in der DDR zu 90% Kohleofenheizung. Da gab es ja nicht wie hier so viel Fernheizung und Öl und Gas. Fast gar nicht, vielleicht ein bisschen in Berlin, aber auf dem platten Land, wo ich herkomme, gab es sowas fast gar nicht. Und dann mussten wir halt mit unseren 12, 13, 14 LKWs, die wir hatten im Betrieb, durch den gesamten Landkreis fahren und Haus für Haus, Haushalt für Haushalt mit 20, 30, 50 Zentnern Kohle vorm Winter versorgen. Und die Betriebe, die im Kreis angesiedelt waren, die bekamen natürlich andere Brennstoffe wie die Bevölkerung. Für die waren wir zuständig, hatten die keine Kohle, konnten sie nicht produzieren. Können sie nicht produzieren, hatte ich ein Riesenproblem als Zweigstellenleiter. Und das alles unter ein Dach zu bringen, dafür war ich zuständig. Mhm. Mit 28. Ja, das ist ja schon was, oder? Das war schon. Wir waren fast 60 Beschäftigte in dem Betrieb. Mhm. Und ich kann vielleicht an dieser Stelle noch sagen, wir haben einen riesigen Verbesserungsvorschlag erarbeitet im Team, dort in meinem Kohlehandel, wenn ich jetzt mal sage, mein Kohlehandel. Ja. Wir haben es zu Wege gebracht, den Betrieb so umzubauen, dass wir die Zufuhr, die wir vorneweg immer über die Straße bekamen, über die Schiene setzen konnten. Das hieß also eine Ersparnis in Millionenhöhe, die der Bezirkskohlehandel Halle Saale damit ausweisen konnte. Wir haben dann Hettstedt, den gesamten Landkreis, über die Schiene in der Zufuhr mit Brennstoffen versorgt. Wir haben dazu ein Konzept erarbeitet, wir haben dazu den Betrieb umgebaut, wir haben Gleise verlegt, wir haben Portalkran aufgebaut, die mussten ja entladen werden, die Waggons und solche Geschichten. Wir haben ein Schichtsystem für Rundumentladung eingeführt, weil ja genau wie hier in der Bundesrepublik die Waggons immer im Kreislauf sein mussten. Es gab ja nie genug Laderaum. Und das haben wir alles in die Wege geleitet. Dafür habe ich als Auszeichnung einen Wartburg bekommen. nicht den Wagen, sondern die Bezugs- und Berechtigungskarte, dass ich keine 13 Jahre warten musste, sondern dass ich den Wagen sofort aus dem Sonderkontingent des Ministers bekam. Und ich musste ihn natürlich bezahlen, keine Frage. Ja. Aber das war ja, guck mal, sein kleinster. Geld hatte man ja in der DDR. Es gab nur nichts zu kaufen. Und ich habe dann dafür einen Wartburg bekommen und unser Team hat etliche Auszeichnungen dafür bekommen. Dieser Verbesserungsvorschlag, also man lernt ja, also ich habe in der Schule so ein bisschen was über Planwirtschaft gelernt. Es gab ja in der DDR Planwirtschaft. Ja. Wie hat das zu der Planwirtschaft gepasst? Man lernt, es gibt da so ein Ministerium, das die Planung für die Wirtschaft irgendwie macht. Und wie passt so ein Verbesserungsvorschlag dann in diese Pläne rein? Wie hat man sich das vorzustellen? Ja, das geht nun in politische Ökonomie hinein, was du jetzt fragst, Holger. Du musst dir das so vorstellen. Es gab eine zentrale Plankommission im Zentralkomitee der SED. Dann gab es die Bezirksplankommission beim Rat des Bezirkes. Und jeder Landkreis hatte eine eigene Kreisplankommission. Die also, die im Kreis, bleiben wir mal beim Kreis, da lässt sich das am besten erklären, ansässige Industrie, deren Kapazitäten verplante. Beispiel, wir hatten einen Baubetrieb bei uns ansässig, der hatte 150 Mitarbeiter. Diese 150 Mitarbeiter wären in der Lage gewesen, im Kreis Hettstedt im Jahr 300 Wohneinheiten zu bauen, gleich welcher Art. Dann kam aber das Zentrale ins Spiel, die zentrale Planung. Von den 150 Mitarbeitern mussten 50 Mitarbeiter abgegeben werden nach Berlin, weil Berlin war das Vorzeigeobjekt. Die arbeiteten nur noch auf Montage in Berlin, damit waren es nur noch 100. Der Kreis plante aber mit 150. Und diese Kapazitäten, die dann eigentlich von der Straße, jetzt kommen wir wieder zu meinem Betrieb, auf die Schiene gelegt wurden, schrumpften plötzlich im Transportvolumen von 100, um eine Zahl zu sagen, auf 50. Das heißt, der Aufwand wurde um 50% kleiner. Das brachte natürlich einen riesen volkswirtschaftlichen Nutzen. Also man hatte, also wie gesagt, ich bin Laie in solchen Dingen. Ich weiß nur, was man so aus den Medien mitgekriegt hat. Man hatte schon durchaus die Möglichkeit, sich da einzubringen und was zu ändern. Ja, natürlich. Es gab in jedem Betrieb, in jedem sozialistischen Betrieb, egal welcher Branche, gab es neuerer Kollektive, so nannte sich das. Gab es die jungen Neuerer, das war der Zusammenschluss von FDJlern, die sich wirklich nur gezielt in ihren Bereichen Gedanken machten, wie kann man was hier verbessern? Also es ist nicht so, dass wir dort wirklich nur hinter jedem Baum den Russen stehen gehabt haben, der uns vorgegeben hat, was wir zu tun und zu lassen hätten. Nein, nein. Gerade solche Verbesserungsvorschläge, solches Neuerwesen, das war gewollt und das war gefördert und das wurde richtig gut gefördert. Ich sagte ja, ich kriegte für diese, ich weiß es heute nicht mehr, Millionen haben wir dadurch eingespart im Landkreis, kriegte ich diese Bezugskarte Wartburg. Das war, für mich war es ein Fünfer im Lotto. Mein Stellvertreter, der dort mitgearbeitet hat, der kriegte für eine Reise nach Kuba auf diesem Prunkschiff der Gewerkschaften der DDR, wert 6.000 oder 7.000 Ostmark, konnte der mit seiner Frau nach Kuba fahren. Das war normalerweise nur nicht sterblich im Vorbehalten. Da kam also ein normaler Arbeiter gar nicht hin. Also so Geschichten wurden wirklich anerkannt und honoriert, keine Frage. Also ich versuche das jetzt aus westlicher Sicht zu verstehen. Man hat ja diese westliche Brille auf und man hat so, man ist damit aufgewachsen, ja, die im Osten, das sind irgendwie die Bösen. Und jeder, der sich da mitmacht, der ist irgendwie böse. Also man sagt das nicht so direkt, dass das alles Kriminelle sind, aber das sind irgendwie alles böse Leute, die da mitmachen. Und es ist schon bemerkenswert, das mal aus erster Hand so mitzukriegen, weil ich fühle mich schon im Nachhinein jetzt von den westlichen Medien irgendwie auch nicht so perfekt informiert, weil man hat da eine Brille auf. Vielleicht liegt es an der Natur der Sache. Ich weiß es nicht, aber es ist bemerkenswert. Ja, ich denke, ich sagte ja eingangs, es liegt immer im Auge des Betrachters. Und ich bin ja nun viele, viele Jahre hier jetzt in Gelsenkirchen und ich schaue mir auch die westlichen Medien an. Ich sage mir auch, Mensch, die Berichterstattung, du weißt es selber über unsere Partei, was man so schreibt oder was man besser nicht schreibt. Traurigerweise stürzt man sich doch lieber auf Artikel, die medienwirksam sind. Ich sage nur Berichte von unserer Piratenfraktion, die eine tolle Arbeit leistet, da schreibt man nichts drüber, weil das ist ja viel zu uninteressant. Aber über ein geplatztes Kondom, das geht von der Bildzeitung über die WAZ bis zu sonst wo, geht das durch alle Spalten. Da muss ich mich dann auch schon fragen, ist das wirklich noch demokratischer, freier Journalismus? Oder ist es einfach wirklich nur noch, was kann ich verkaufen? Was kann ich am besten verkaufen? Und das, was ich am besten verkaufen kann, das drucke ich. Also das ist der Punkt. Es gibt da einen Punkt, den ich persönlich bemerkenswert finde. Und zwar habe ich von der Piratenfraktion Nordrhein-Westfalen gehört, die Anzahl der Anträge, die letzten Endes auf die Piratenfraktion zurückgehen und die dann beschlossen werden, die entsprechen eigentlich einem Stimmenumfang, als hätte die Piratenfraktion 30% der Wählerstimmen gekriegt. Bloß, das läuft dann immer so, der Antrag wird abgelehnt, weil das kann man ja nicht beschließen. Und dann werden drei Worte geändert und dann kommt das plötzlich von der CDU oder von der SPD und die sagen, ja, guck mal, was wir wieder beschlossen haben. Ja, das ist das Lustige dabei. Also ich bin kein Fraktionsmitarbeiter und ich bin auch kein Fraktionsmitglied. Ich kann hier nur meinen Kenntnisstand der Dinge wiedergeben. Ich stehe mit vielen MDLern im Kontakt, im Gespräch. Man kennt sich. Und das ist so, das ist tatsächlich so. Da werden Anträge abgeschmettert, die reichen die Grünen mit 5 geänderten Worten dann wieder ein und plötzlich schreit der ganze Landtag Hurra, das machen wir jetzt so. Im Umkehrschluss, Holger, muss man aber auch mal sich überlegen und muss sagen, na gut, es soll nicht sein, dass drunter steht Piraten, wo eigentlich Piraten drin sind. Aber erreicht haben wir doch genau das, was wir erreichen wollten. Nur, dass dann halt die Linke, die Grünen oder weiß der Geier, was hinunter geschrieben steht. Aber wir haben doch das auf die Wege gebracht oder auf den Weg gebracht, was wir eigentlich wirklich erreichen wollen. Das ist doch schon mal was. Ja, das ist schon mehr als nichts. Bloß das Problem ist, die anderen Inhalte von uns, die dann nicht sofort in Anträge gegossen werden, weil das alles offiziell dann aus einer anderen politischen Richtung kommt, die finden dann nicht statt. Richtig. Die anderen Inhalte finden, weil wir einfach nicht stattfinden. Weil wir 2% Wählerstimmen kriegen und dann ja. Hat niemand hier was von gehört. Deswegen sage ich ja, wir machen so eine tolle Arbeit da unten. Und ich beneide die Jungs nicht dort. Diese Frustration, die sich da aufstauen muss. Ich bin mehr so der einfache kleine Mann, der einfache Handwerksmeister. Ich würde, glaube ich, wenn ich MDLer wäre, 100-mal schon meinen Schreibtisch zerschlagen haben, einfach um die Emotionen rauszulassen. Das darf man natürlich nicht in solchen Positionen, keine Frage. Aber sowas ist frustrierend. Gut, wir kommen so ein bisschen vom Thema ab. Lass uns noch mal ein bisschen auf deine Geschichte zurückkommen. Ja. Also gut, du warst der Leiter von diesem Betrieb. Und ohne jetzt deinen Vortrag zu spoilern, erzähl doch mal so ein bisschen grob, wie sich das dann weiterentwickelt hat. Ja, also nun kannst du dir sicher vorstellen, dass man auch in der DDR bei bestimmten Planstellen heißt also, es gab einen Leiter dieses Betriebes, der hatte diese eine Planstelle inne, dann gab es 2, 3 Abteilungsleiter darunter, Buchhaltung, das Übliche, was so zu einem Betrieb dazugehört, dass aber jede Planstelle auch mit einem bestimmten Qualifikationsniveau behaftet war. Das heißt, es war also notwendig für die Zweigstellenleiter Planstelle ein Studium in der Tasche zu haben. Mhm. Das hatte ich noch nicht, aber es war notwendig. Ich kam nicht drumherum. Und ich hatte eine Wunschstudienrichtung zu der damaligen Zeit. Das war Ökonomie. Ich wollte Ökonomie studieren und hätte das liebend gerne kombiniert mit einer technischen Richtung. So etwas gibt es hier im Hochschulwesen der Bundesrepublik nicht. Bei uns gab es das damals. Man konnte Ökonomie des Bauwesens beispielsweise studieren. Dann hat man direkt ökonomische Prozesse im Bauwesen untersucht. Man konnte aber auch Ökonomie des Maschinenbaus studieren. Die Abschlussqualifikation nannte sich dann Ingenieurökonom. Also es trug sowohl der technischen Seite als auch der ökonomischen Seite Rechnung. Das habe ich dann bekommen, diesen Studienplatz. Ich war ja der Zweigstellenleiter in Hettstedt und da setzt eigentlich mein Vortrag ein. Bei diesem Punkt, ich habe meinen Traumstudienplatz bekommen und darf dieses Studium mir aneignen, dieses Wissen mir aneignen. Da beginne ich eigentlich und ahne aber nicht oder ahnte zu der Zeit nicht, auf was ich mich da einlasse. Nicht wissenstechnisch, dass es kein Spaziergang wird, war mir klar. Ich hatte die 10. Klasse, ich war ein durchschnittlicher Schüler, ich war ein bisschen faul, wie alle anderen auch. Heute meckere ich mit meinen Enkelkindern, wenn sie zu faul sind. Ich war genauso, aber ich habe es mir schwer erarbeitet. Ich habe viele, viele Nachhilfeunterrichte nehmen müssen. Meine Frau hat mir jahrelang den Rücken freigehalten, damit ich mich wirklich nur aufs Lernen konzentrieren konnte. Und da bin ich dann in so Kreise reingekommen, die ich vorneweg gar nicht kannte. Also du hast Leute getroffen, ja, die dir dann so ein bisschen alternative Ansichten über verschiedene Dinge... Die mir dann den Staub von den Augen geputzt haben. Ja, da habe ich Leute getroffen, wirklich Leute getroffen. Ich habe Dissidenten getroffen, ich habe Künstler getroffen, die eigentlich keine Künstler waren. Ich habe Schriftsteller getroffen, die Schreibverbot hatten, Berufsverbot, was es im Sozialismus nie gab, um Gottes Willen. Das war eine Teufelei, des Kapitalismus, Berufsverbote auszusprechen. Ich habe Studenten getroffen, verrückte, total ausgeflippte junge Leute, wo ich mir gesagt habe, Kinder, ihr müsst erst mal ein bisschen Verantwortung fürs Leben lernen. Ja, die hatten aber Eltern, die hatten einen wahnsinnigen Einfluss. Die haben halt solch einen Studienplatz über die Beziehungen der Eltern bekommen. Das schildere ich auch in meinem Vortrag. Deswegen waren die oder sind die nicht schlechter. Und deswegen haben die nicht weniger viel lernen müssen. Es sind ja auch von uns 31, ich sage das dann auch hier im Vortrag, 31, die wir begannen, sind ganze 7 durchgekommen, die es geschafft haben. Ja, das sind ähnliche Quoten wie hier, ich sag mal, bei uns im Westen. Ja. Wenn man manche Studium betrachtet, dann fangen 400 Leute an und weniger als 100 machen das Diplom. Ja, sowas bei uns auch. Ja. Man hat dir nichts geschenkt. Also ich kenne ja so die landläufige Meinung, jeder aus dem Osten hat ein Diplom in der Tasche gehabt. Schwachsinn. Man hat dir nichts geschenkt. Also, als ich erinnere mich noch an die Worte meines Mathematiklehrers, als ich anfing, der schmiss da eine Tafel voller Formeln und sagte, das ist die Wahrscheinlichkeitstheorie nach Professor Vogel. Ihr hört Professor Vogel. Danach könnt ihr ausrechnen, wie viel von euch 31 hier nach im 6. Jahr noch sitzen werden. Das traf zu. Mhm. 7 waren wir noch. Und er sagt, Leute, auf jedem Quadratzentimeter DDR-Boden trampeln so viele Ökonomen herum. Ja, meint ihr denn, wir brauchen euch noch? Wortwörtlich. Ja, ja. Es war ja auch so. Aber wie gesagt, wir haben tolle Jahre gehabt. Es war stressig, es war anstrengend. Ich hatte ja schon eine Familie. Ich hatte dann das zweite Kind schon. Und ja, da habe ich einige Leute kennengelernt, die mich in Kreise eingeführt haben, wo ich schockiert war, wo ich gedacht habe, die gibt es gar nicht. Die gibt es nur bei Karl Eduard von Schnitzler im Schwarzen Kanal, aber nicht in unserer DDR, um Gottes Willen. Es ist tatsächlich so. Aber es war ja dann auch nicht so, dass du eines Morgens aufgewacht bist und hattest plötzlich eine ganz andere Sichtweise. Nein. Das hat sich schon irgendwie entwickelt. Also das war ein Prozess. Genauso wie es ein Prozess war, ich würde mich eigentlich heute sogar als Kommunisten damals bezeichnen. Genauso wie es ein Prozess ist, ein Kommunist zu werden, ein ehrlicher Kommunist, es gibt ja solche und solche. Genauso war es ein Prozess, diese Dinge sich von der Backe zu putzen, ich sage das mal mit meinen Worten, zu erkennen, dass es eigentlich so, wie der Kommunismus dort gehandhabt wurde, Lug und Trug ist. Und so etwas zu erkennen, und sowas tut immer weh, wenn man selber mal mit vollem Herzen dahinter gestanden hat, dann zu sehen, es war alles verkehrt, was du geglaubt hast, es war alles verkehrt, was du gemacht hast, wofür du eingestanden bist, war falsch, das muss man dann erstmal verarbeiten, da braucht man eine Weile dazu. Ja. Und sowas kommt nicht, morgens wache ich auf und bin plötzlich geläutert. Man muss da auch dazu sagen, dein Vortrag enthält nicht die ganze Geschichte, sondern nur den ersten Teil. Und dann kommt ja auch oft die Frage, wie auch bei uns in dem Vortrag, wann geht's denn weiter? Und das war deine Antwort, wenn ich mich recht erinnere, Ja, ich bin noch nicht so weit, das irgendwie aufzuschreiben. Also das ist für einen persönlich schon schwierig in der Situation dann. Ja, da sind wir beim Thema Vortrag. Eigentlich hatte ich diesen Vortrag gedacht für meine Piratenfreunde in Bottrop, Gladbeck und Bochum. Und habe denen versprochen, ich lese euch mal am Stammtisch aus meiner Stasi-Akte vor, ein paar Vernehmungsprotokolle, ein paar Maßnahmepläne, was man so gegen mich einleiten wollte und so weiter. Oh ja, macht das mal. Und dann erzähle ich euch mal, wie das mit der Überwachung war, was die alles mit mir veranstaltet haben, um mitzubekommen, was ich wann wo mache. Die wollten wirklich alles wissen. Ich hab immer zu meinen Piratenfreunden gesagt, die wollten wissen, wann ich aufs Klo gehe. Selbst durch die konspirative Wohnung auf der Rückseite meines Hauses hatte man eingerichtet dort, konnten sie also in mein Bad reinschauen, die wollten wissen, wann sitze ich dort auf der Klobrille. Das wurde aufgeschrieben, steht in den Stasi-Akten. Kein Witz. Und dann habe ich mir gesagt, wenn du das aber so stereotyp vorliest, dann wird es langweilig. Und dann habe ich mir versucht, das in eine Geschichte zu basteln, nämlich der Geschichte meines damaligen Prozesses. Nämlich genau den du eben angesprochen hast, des Wandels. Und um daraus sowohl die Lehre des Überwachungsstaates in die heutige Zeit zu projizieren und rüberzubringen, aber auch gleichzeitig den Leuten zu zeigen, ich bin eben nicht über Nacht aufgewacht und war plötzlich ein anderer Mensch, sondern das war ein Prozess, der über einen längeren Zeitraum gedauert hat. Also bei einem Spielfilm würde man sagen, ein bisschen dramaturgisch aufgearbeitet, sodass es beim Zuhören eigentlich langweilt. Ja, so ähnlich. So ähnlich könnte man sagen. Natürlich bin ich kein Schriftsteller und ich habe natürlich auch keine Ambitionen, Bücher zu schreiben oder so. Aber ja, dann hat sich dieser Vortrag verselbstständigt. Dann hieß es plötzlich, kannst du den nicht mal von der Schulklasse halten, Politunterricht? Ja, kann ich machen. Kannst du denn nicht mal vom Kirchenkreis lesen? Habe ich auch gemacht. Dann hieß es, ja, kannst du nicht mal zu uns nach ganz weit draußen kommen, ohne jetzt hier Städtenamen zu nennen, habe ich auch gemacht. Und plötzlich hatte er Nordrhein-Westfalen übersprungen und dann war ich in Berlin und dann war ich in Leipzig und dann war ich. Also Also ich mittlerweile kann man sagen, es ist bundesweit und ich hätte nicht gedacht, dass es eine solche Resonanz nach sich zieht, dieser Vortrag. Und ja, ich werde den zweiten Teil schreiben, für die, die mich noch hören werden. Ich muss dazu nur ein bisschen Ruhe haben. Ich muss ein bisschen in mich gehen können, denn das ist der weitaus schwierigere Teil. Der bezieht sich nämlich genau auf meine Haft im Roten Ochsen, im Stasi-Untersuchungsgefängnis in Halle. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Part, sehr emotional behaftet und da muss ich langsam dran gehen. Genauso wie ich für diese Geschichte, ich mich dazu durchgerungen habe, überhaupt das zu machen, den Leuten so viel Einblick in mein Privatleben zu geben. Das hat auch ein paar Jahre gedauert, aber ich denke, ich bin dann heute so weit gewesen, dass ich sage, jetzt muss ich das tun, denn wenn ich es jetzt nicht getan hätte, hätte ich es nimmermehr gemacht. Ja, deshalb, ich denke, es freut mich, dass wir dazu gekommen sind, dieses Gespräch hier jetzt zu führen, weil ich denke, das ist wichtig, dass sowas festgehalten und ein bisschen verbreitet wird. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig für die jungen Leute heute. Meine Generation, du hast selbst gesagt, du hast es mal durch die westdeutsche Brille gesehen, du hast mal über die Mauer geschaut, du hast noch nie dort gelebt. Nee, ich habe Du nie kannst dort dich gar gelebt. nicht reindenken, wie das dort gewesen ist. Ich versuche hier mit diesem Vortrag, versuche ich so ein Stück davon rüberzubringen. So ein bisschen Feeling zu schaffen. Wie war das damals, Mitte der 70er, 80er Jahre? Wie waren die Lebensumstände? Wie hat denn eine ganz normale Familie, und das waren wir eigentlich ja auch, in so einem kleinen Städtchen wie Hettstedt, wie haben die denn gelebt? Viele im Westen denken, die hatten gar nichts zu essen und Brot war Bückware, Blödsinn. Mit Brot haben sie Schweine gefüttert, da haben sie dich totgeschmissen. Und zu essen hatten wir genug und wir hatten auch einen super Kindergarten und eine super Kinderkrippe, keine Frage. Aber das muss man rüberbringen, das müssen die Leute verstehen, damit sie das Gefühl bekommen, wie war's, wie fing es an und was ist daraus geworden. Nun, letzten Endes haben wir ja mitgekriegt, es gab schon insgesamt das Bedürfnis, was dran zu ändern. Ja, Oder nicht? So im, ist. also war irgendwas hat nicht so ganz gestimmt, sonst hätte man es nicht ändern wollen, oder? Es gab einen Untergrund. Heute kann ich das mal ruhig so bezeichnen. Es gab einen Untergrund, der blieb aber dem Normalbürger eigentlich verschlossen. Es gab Gruppen, in den Großstädten sicher viel konzentrierter. In Berlin, keine Frage, Berlin war immer, haben wir immer gesagt, das ist nicht die Republik, das ist die Zukunft der Republik. Gab es Leute, die sich zusammengetan hatten mit einer anderen Sicht der Dinge und auch mit anderen Einflüssen, wenn man mal an so Leute denkt wie Barrow oder wie heißt er hier mit der Pfeife, unser Klasse-Schriftsteller, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Weiß ich auch nicht. Also Intellektuelle, viele Intellektuelle. Und die gab es natürlich auch in den Kreisen und in den Bezirken, nur bei weitem nicht so konzentriert. Aber offiziell kann man in solche Kreise nicht hinein. Man kannte die gar nicht. Und das waren eigentlich die, die von unten im Untergrund versucht haben, den Leuten die Augen zu öffnen. Gut, es gibt ja jetzt hier im Westen auch verschiedenste politische Gruppen, ich will jetzt kein Beispiel nennen, aber die irgendwelche Ansichten vertreten, da fragt man sich so rein konzeptionell, wieso wird jetzt nicht ganz allgemein im Westen beschlossen, auch Kommunismus, so wie das gewesen ist, ist eigentlich eine tolle Sache, lass uns doch wieder so machen, wie das damals in der DDR war. Wieso machen wir das nicht? Holger, das ist eine philosophische Frage. Das ist schwierig, darauf zu antworten. Wieso macht man das nicht? Ich denke, hat es mit was mit Wahrheit zu tun, wie man mit grundsätzlichen Dingen mit der Wahrheit umgeht? Ich meine, also ganz ehrlich, hier im Westen ist auch nicht alles irgendwie golden. Also es gibt auch schlimme Dinge. Ja. Also nein, aber ich denke, hier ist es so, dass die Vielfalt der eigentlich doch relativ freien politischen Meinungsäußerung das Bild unserer Gesellschaft ausmacht und auch widerspiegelt. Also ich kann hier sagen, ich bin mit der Regierung nicht einverstanden, ja. Ich will, dass die abgesetzt wird, ohne dass ich gleich verhaftet werde. Du kannst sagen, die Merkel ist doof, ja. Draußen auf dem Markt. Ja. Du kannst sagen, der Gabriel, der alte Fettsack, der ist... Gut, das wäre eine Beleidigung, aber wie auch immer, man kann offen die Meinung sagen, genau. Ich bin mit der Regierung nicht einverstanden. Und was ist damals passiert in der DDR, wenn ich jetzt gesagt habe, ach, also ich finde, die SED hat eine falsche Meinung, das muss alles anders werden. Was ist dann passiert? Erstmal nichts. Wenn das nicht an die richtige Adresse gekommen ist, ist erstmal gar nichts passiert. Es hat Leute im Zentralkomitee der SEG gegeben, die haben Honecker-Witze gesammelt. Und man soll sogar dafür Geld bezahlt haben, für einen guten Honecker-Witz. Aber wenn dann solche Äußerungen an die richtigen Adressen gekommen sind, bei den richtigen Leuten gelandet sind, dann musste man oder konnte man sich sicher sein, dass man gewisse negative Auswirkungen zu spüren bekam, wenn es denn nur ein simpler Witz war. Aber also diese negativen Auswirkungen waren dann letzten Endes direkt vom Staat, oder nicht? Ja, natürlich. Von sonst. Der Staat war ja der größte, war ja der einzige Arbeitgeber. Das ging los bei, wenn du notorischer Meckerer warst am System, dann kriegst du keinen Ferienplatz. Fängt es ja schon an. Die Ferienplätze wurden über die FDGB, über den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund vergeben. Vergeben. Und du kriegst es dann keinen. Tut mir leid, du bist nicht dran gewesen dieses Jahr. Oder, ach, da gibt es tausend Dinge, die diese kleinen Nadelstiche. Und wenn man ganz bösartig war, dann hat man auf dich das MFS angesetzt. Die waren für solche Sachen zuständig. Also das Ministerium für Staatssicherheit. Das Ministerium für Staatssicherheit, Abkürzung MFS. Hm. Die waren für solche politischen Dinge zuständig. Und wenn man in deinen Witz, bleiben wir mal bei dem Witz, einen politischen Hintergrund hineininterpretieren konnte und du unbequem warst, dann konnte man dir dafür ein Strafverfahren anzeigen. Selbstverständlich. Das geht. Das ging. Naja. Da muss auch schon mal Derbes sein. Aber ich meine, das sehen wir ja dann an deiner Geschichte, wenn man sich den Vortrag anhört, wie das so vor sich geht. Ja, sowas geht ganz schnell. Sowas geht ganz schnell. Einmal nicht aufgepasst, 6 Monate Rote Ochse war das Ergebnis. Also ich habe, wie gesagt, ich habe den Vortrag ja gehört. Ich hatte den Eindruck, an manchen Dingen, da kann man gar nichts gegen machen, wenn man Pech hat und zufällig im falschen Augenblick mit den falschen Leuten redet, ohne böswillig zu sein oder irgendwas zu kritisieren, dann ist man schon fertig mit der Welt. Hatte ich so den Eindruck. Ja, man musste sich immer überlegen, was man sagte. Was man wo sagte, muss ich dazu sagen. Nicht was man sagte, man musste sich überlegen, wo sage ich es. Am Kneipenstammtisch mit den Skat-Kollegen, mit denen ich seit 10 Jahren Skat spiele, da kann ich sicherlich so manchen Witz reißen, obwohl ich mir auch nicht sicher sein kann, ob nicht mein Gegenüber seit 5 Jahren IM ist für das Ministerium für Staatssicherheit. Also inoffizieller Mitarbeiter ist für das Ministerium für Staatssicherheit. Aber zumindest, wenn ich unauffällig bin oder wie ich war ja linientreu, dann musste ich keine Gedanken haben, dass der, wenn er IM war, auf mich angesetzt war. Und wenn er nicht auf mich angesetzt war und ich nicht zu seinem OV-Kreis gehörte, das ist, dann hat er was ist das für eine Abkürzung? Operative Vorgang. Ach so. Jeder wurde in einem operativen Vorgang erfasst, auf dem IMs angesetzt wurden. Und wenn ich dazu nicht gehört, hat er über mich auch keinen Bericht geschrieben. Also, ja. Das wäre ja, ne? So war das damals, ja. Und ich denke, hier ist es heute, fängt es genauso an. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss was tun. Und da muss ich noch mal drauf einhaken. Ich denke, Holger, das ist der Punkt, der mich auch in meiner Partei so ärgert. Wir sind Leute, die viel miteinander reden. Miteinander reden. Wir agitieren uns, wir sagen uns selbst, was alles schlecht ist. Wir sagen uns, was wir alles verändern wollen. Wir sagen uns sogar mit klugen Worten, wie wir das machen wollen. Aber wir sagen es uns. Wir brauchen uns nicht zu agitieren. Genauso war es damals auch. Wir haben es uns in der SED gesagt, dass wir die größten Kommunisten sind und wir werden den Kapitalismus überholen und wir werden die Weltherrschaft erlangen und der Kapitalismus wird untergehen. Das haben wir uns gesagt. Den Menschen haben wir das nicht gesagt, die nicht SED-Mitglieder waren. Aber ich muss dazu sagen, 90% waren ja alle in der SED. Aber wir Piraten, wir sind doch anders. Dafür bin ich eigentlich Pirat geworden. Ich will die Piratenpartei nicht mit der SED vergleichen, um Gottes Willen nicht. Das soll jetzt hier nicht als in den falschen Hals kommen. Aber wir reden viel mit uns. Aber wir tun zu wenig. Guck mal, wir haben Demonstrationen organisiert gegen PRISM. Wir haben für Whistleblower-Schutz demonstriert. Wir haben für den Snowden demonstriert. Ich weiß nicht, mit dem Piratomobil da draußen zu wie viel Demonstrationen ich gefahren bin in ganz Nordrhein-Westfalen, um auf diese Missstände aufmerksam zu machen. Und immer wenn ich hinkam, habe ich komischerweise immer wieder dieselben Leute gesehen. Die ich auch zu Parteitagen sehe, die aktiv sind, die was tun, die sich einsetzen. Es waren immer wieder die gleichen von Dortmund bis Düsseldorf, die dort hingegangen sind. Ich glaube, das ist ein schwieriger Punkt. Ich habe schon mal die Aussage gehört von jemandem, der in der DDR aufgewachsen ist. Ja, damals durften wir unsere Meinung nicht sagen. Heute, jetzt dürfen wir unsere Meinung sagen, aber es interessiert niemanden mehr. Ja, das ist genau der Punkt. Und deswegen habe ich mir gesagt, halt, stopp. Das kann es doch nicht sein. Wir, ich sage jetzt eine Zahl, 50, 60, die wir Aktiven, die wir was machen, die wir wirklich was verändern wollen, wir brauchen nicht uns zu agitieren. Aber den Bürger müssen wir es rüberbringen. Und deswegen habe ich diese Tour aufgelegt. Ich habe keine Beauftragung dafür. Ich habe keinen Landesvorstand, der mich unterstützt. Ich mache das. Ich habe niemanden, der mir die Reisekosten erstattet, wenn ich nach Berlin fahre mit dem Uwe, der mich immer begleitet. Oder wenn ich nach Leipzig fahre oder egal, wo man mich hören will, dort fahre ich hin. Und wenn es weit ist, muss ich natürlich übernachten. Ich habe niemanden, wo ich sagen kann, hier ist meine Hotelquittung, gib mir mal die 60 Euro wieder, bezahle ich aus meiner Tasche. Ich mache es aber guten Herzens, aber weil ich es mir erlauben kann. Wenn ich eine arme Socke wäre, könnte ich das nicht tun. Ich will auch die Partei damit nicht belasten. Was ich mir manchmal schon gewünscht hätte von unserer Partei, wäre ein bisschen moralische Unterstützung, indem man diese ganze Geschichte ein bisschen gepusht hätte. Da kommen wir wieder zu dem alten Thema. Gut, da sind wir jetzt ja vielleicht in diesem Augenblick dabei, so ein bisschen. So ein bisschen. Aber ich bin ja nicht erst seit heute unterwegs damit. Es sind ja schon ein paar Monate. Ein bisschen Aufmerksamkeit dieser Sache geschenkt hätte, denn das ist eine gute Sache. Und das müssen wir weitermachen, diese ganze Geschichte. Und deswegen denke ich, da hätte man vielleicht was tun können. Aber ich muss jetzt wieder unsere Parteioberen ein bisschen in Schutz nehmen. Sie haben natürlich auch noch ganz andere Sachen vor der Brust, als wie nur eine Niemals-Vergessen-Tour zu pushen. Das will ich wohl glauben. Ich habe mich mit vielen Leuten darüber unterhalten. Die haben alle gesagt, Jürgen, super Geschichte, was du da machst. Es fehlt wahrscheinlich die Zeit. Also ich denke, wir machen es ja alle ehrenamtlich. Ne? Vor allen Dingen, wenn es dir das Patentrezept gäbe, eine super Öffentlichkeit zu produzieren auf Kommando, und dann sofort 30% zu kriegen, das hätten wir schon längst gemacht. Das geht nicht so einfach. Keine Frage, keine Frage. Aber das musste ich, diese kleine Kritik musste ich versteckt mal los. Ja, ja, ist ja. Wir denn einmal, ist erlaubt. Wenn wir einmal hier eine Aufnahme machen, dann wollte ich das mal sagen. Was mich noch interessiert, du hast in deinem Vortrag sagst du auch ein paar Zahlen, was die Stasi so angeht, die Menge der Akten und vergleichst das mit der NSA. Kannst du da aus dem Kopf so ein paar Zahlen sagen? Kann das würde mich mal interessant sagen. Das würde mich interessieren. Also vielleicht die gravierendste Zahl, die ich bei meinen habe ich gemerkt bei meinen Vorträgen, die den Leuten immer im Kopf hängen bleibt, ist die habe ich eigentlich dem Nico Kern geklaut. Die habe ich mir nicht selber aus dem Internet recherchiert. Wenn man die Akten des Ministeriums für Staatssicherheit in ganz normale Wandschränke packt, Büroschränke packt, dann kann man mit diesen Büroschränken einen Neubaublock füllen, vom Keller bis zum Dach. Die Neubaublöcke, wer meinen Vortrag sieht, ich habe welche auf dem Foto, da wo ich selbst gelebt habe, das waren so vier, manchmal fünfstöckige Blöcke mit sechs Eingängen. Den konnte man mit allen Akten komplett zumachen. Wenn man heutzutage die Datensammlung der NSA, die ja digitalisierter Form vorliegt, auf Papier schreiben würde, wie damals die Stasi-Akten, dann könnte man die in die gleichen Schränke gepackt, könnte man die auf der Fläche Europas stellen. So viel wäre das. Da wäre Europa zu mit Aktenschränken voller Daten, die die NSA über uns gesammelt hat. Ich meine, so manche politische Gegner sagen dann ganz furchtbar entrüstet, wollen Sie etwa die Stasi mit der NSA vergleichen? Ich weiß nicht, ob man das so entrüsteterweise sagen darf. Ich will, man muss den Auftrag dahinter sehen. Die Stasi hatte den Auftrag, die Macht der SED zu erhalten. Sie war ja nicht umsonst im Volksmund, das wurde immer propagiert, das Schild und Schwert der Partei. Schild für die Abwehr, Schwert, um zu bestrafen. Die NSA ist sicherlich nicht das Schild und Schwert irgendeiner Partei, aber sie hat genauso einen klaren Auftrag, wie ihn die Stasi hatte, nämlich überwachen, auswerten, sammeln. Und denselben Auftrag hatte die Stasi auch, nur dass da noch ein paar zusätzliche Aufträge wie untersuchen, vorbereiten, verhaften, wegsperren dazu kam. Den hat sicherlich die NSA nicht, aber ich denke, sowas ist auftragsbezogen und so klar zu sagen, du willst die NSA mit der Stasi vergleichen, weiß ich nicht, würde ich mich nicht zu einer Aussage ja oder nein hinreißen lassen wollen. Ich meine, die NSA macht das ja auch nicht ohne irgendwelche Aufgaben oder Ziele, die hat ja auch irgendwie, es gibt ja irgendwie letzten Endes auch irgendwie einen Grund dafür, dass es die NSA gibt, sonst würde sie nicht geben, die haben auch irgendeinen Auftrag. Natürlich, habe ich also, ja gerade gesagt. Ja, ja. Daten sammeln, auswerten, die USA beschützen? Im System. Ja, die USA beschützen, selbstverständlich. Das hat jetzt aber die Stasi auch. Das System DDR beschützen. Daten sammeln. Meinungen ausforschen. Angebliche Gefahren versuchen im Vorfeld zu erkennen, Leute Andersdenkende herauszufiltern und zu sagen, von dem droht der DDR eine Gefahr. Was anderes macht ja die NSA heute auch nicht. Ja. Ja. Und deswegen sage ich, ich möchte diesen Vergleich nicht beantworten. Gut, wollen wir noch irgendwie ein paar Passagen aus deinem Text vorlesen? Gerne. Irgendwelche, die du passend findest? Ich kann da mal so ein bisschen querlesen. Ja. Das weckt vielleicht ein bisschen Neugier. Ich vorweg sage ich dir mal, wie der Vortrag aufgebaut ist, wenn ich denn zu jemandem komme. Das sage ich dann auch dort immer im Vorfeld. Das sind drei Teile. Ich gebe zum Anfang so, wie ich es eben schon getan habe, über ein paar Zahlen, Fakten zum Ministerium für Staatssicherheit bekannt. Das sind so Dinge, die ich recherchiert habe, die ich weiß, die stimmen, die sind also nicht aus den Fingern gesogen. Zum Beispiel, dass 200.000 informelle Mitarbeiter für die Stasi tätig waren, flächendeckend in der DDR. Dass die Stasi 92.000 Hauptamtliche hatte, hauptamtlich angestellte Offiziere, Unteroffiziere, die dort beschäftigt waren. Dass sie damit größer war als das größte DDR-Kombinat mit 31.000 Mitarbeitern, dreimal so groß. Dass die Stasi bis zu 3000 Spione hier im Westen platziert hatte, die sie führte, über die Hauptabteilung Aufklärung, dass sie 34.000 konspirative Wohnungen besaß in der DDR bei einer akuten Wohnungsnot, wo junge Paare 4, 5 Jahre warten mussten auf eine Wohnung, konnten die sich leisten, 34.000 Wohnungen leer stehen zu lassen für irgendwelche Überwachungsmaßnahmen oder Treffs. Also solche Fakten bringe ich zum Eingang, dann gehe ich her und versuche den Zuhörern so ein bisschen das Lebensbild von damals zu vermitteln, damit, wie wir schon im Eingang unseres Gesprächs gesagt haben, damit man sich vorstellen kann, wie war das damals, so Anfang, Ende 70er, Anfang 80er Jahre, wie war das Leben? Und gehe dann fließend über in den letzten Teil, wie ich in diesen ganzen Strudel hineingezogen wurde und ende vor dem Toren des Roten Ochsen, also sprich bei meiner Verhaftung und Einlieferung nach Halle in die Haftanstalt. So läuft es ab. Und der Teil, der dann noch kommen würde, wäre deine Zeit in diesem Roten Ochsen? Ja, das wäre der schwerste. Was für dich persönlich sehr schwierig war? Ja, das wäre so der schwerste Teil, den ich schreiben müsste. Da würde dann über die Haft als solcher berichten, die also... Da ist wahrscheinlich nichts Gutes dran irgendwie. Das ist nicht wirklich, nee, ziemlich nicht übel. Über die Haftbedingungen, wie das ablief in so einer Haftanstalt. Über körperliche Züchtigungen, Schlafentzug. Ja, über solche Dinge, über Maßnahmen, wenn man unzufrieden war mit Verhörergebnissen, aber auch über lustige Sachen. Es gab auch lustige Sachen, wie wir uns zum Beispiel innerhalb der Haftanstalt verständigt haben, nämlich über Toilettentöpfe, indem wir das Wasser aus den Siphons gepumpt haben konnten, die übereinander liegen, Zellentrakte miteinander reden. Es war ja dort drinnen strenge Isolationshaft. Man durfte niemanden sehen, außer seinen eigenen Zellenkollegen oder wenn man Einzelhaft hatte, natürlich gar keinen. Ja, solche Sachen, die würden den zweiten Teil beinhalten und würden dann enden mit dem Ankommen im zentralen Aufnahmelager in Gießen. Man sollte vielleicht dazu sagen, du wurdest dann letzten Endes ausgewiesen, wenn ich das richtig verstanden habe? Ja, ich wurde ausgewiesen, mir wurde die Staatsbürgerschaft aberkannt. Ich wurde wieder in die DDR zurückentlassen. Ich wurde vor kein Gericht gestellt. Ich wurde wieder nach Hettstedt entlassen aus dieser Haftanstalt. Ich weiß, ich habe das mal recherchiert, das Tor in diese Richtung zu verlassen, also sprich dort wieder rauszukommen, ist seit Bestehen dieser Haftanstalt nur 61 Leuten geglückt. Und die Haftanstalt gibt es seit 1953, ist die Stasi-Haftanstalt geworden. Also hast du bei allem Unglück noch irgendwie relativ viel Glück gehabt, sonst wären noch schlimmere Dinge passiert. Sie konnten nicht, ganz kurz gesagt mit drei Worten, sie konnten mir den illegalen Briefwechsel mit der Zeitschrift Der Stern, den sie mir zur Last gelegt haben, und den Brief an die Ministerin Frau Wilms, Ministerin damals für innerdeutsche Beziehungen, den sie mir zur Last gelegt haben, diesen Briefwechsel konnten sie mir nicht nachweisen, dass ich den geführt habe, über Deckadressen geführt habe, keine Frage. Aber den Beweis anzutreten, dass diese Schriftstücke, dass sie hatten ja Postkontrolle bei mir angeordnet, das heißt, jeder Brief von mir wurde gelesen, geöffnet und jede ankommende Post wurde gelesen, geöffnet, im Vorfeld schon, bevor ich in der Haftanstalt saß, das konnten sie mir nicht beweisen. Und damit war die gesamte Beweiskette zusammengebrochen wie ein Kartenhaus. Und es hatte mittlerweile durch unsere Verwandten hier im Westen so viel Aufsehen erregt, diese Geschichte. Ich hatte den Professor Vogel plötzlich als Rechtsanwalt, der mich vertrat. Und da hat man es sich nicht gewagt, mich unter fadenscheinigen Begründungen noch zu verurteilen. Man hat es versucht, indem man das Ermittlungsverfahren dann noch um einen Paragraphen erweitert hat und wollte mir dann noch Beeinträchtigung staatlicher Tätigkeit nachweisen, was auch nicht geklappt hat. Und man musste mich wieder entlassen in die DDR. Und ich bin dann nach 6 Monaten durch dieses Tor, war einer der 63, der dieses Tor in Richtung Freiheit verlassen hat, in Anführungsstrichen Freiheit DDR verlassen hat. Aber dann ging alles natürlich sehr schnell. Danach hat es keine 4 Wochen mehr gedauert. Dann wurde ich über Nacht zum Rat des Kreises bestellt, kriegte die, man nahm mir den Ausweis weg, kriegte dann eine Entlassungsurkunde aus der Staatsbürgerschaft und eine Identitätskarte und musste innerhalb von 24 Stunden das Territorium der DDR verlassen. Ohne Frau, ohne Kinder, ohne irgendetwas, nur mit Handgepäck. Ja, da würde dann... Ja, das ist schon Wahnsinn. Der Teil enden, den muss ich schreiben. Ich weiß, jeder fragt danach, egal wo ich bin, ob Schulklasse. Ich lese jetzt übrigens im Altenheim. Das wird auch sicherlich eine ganz interessante Geschichte in zwei Altenheimen hier in Gelsenkirchen, die mich angefragt haben. Die niemals vergessen tun, Überwachungswahn und was daraus werden kann, an meinem eigenen Beispiel eine wahre Geschichte, Made in DDR. Zum besseren Verständnis der Umstände und Lebensbedingungen in der DDR zu Beginn der 80er Jahre möchte ich euch kurz einführen, wie ich in meinem kleinen Hettstedt mit meiner Familie damals gelebt habe. Hettstedt 1982. Ich hatte einen Studienplatz bekommen. Durch eine Delegierung meines damaligen Kombinates des VEB Kohlehandel Halle Saale, ein dezentral gegliederter Versorgungsbetrieb für Brennstoffe, in welchem ich die Zweigstelle Hettstedt leitete. Das bedeutete für mich, 5 Jahre neben der Arbeit und an Samstagen zur Schule zu gehen, in den Nachbarkreis zu fahren, um dort zu lernen und zu lernen. Und ich sage euch kein Geheimnis, ich war stolz, zufrieden und glücklich, diesen Studienplatz bekommen zu haben. Ich hatte damals bereits die Verantwortung für meine Familie. Ich hatte eine Frau, ich hatte 2 Kinder, ein Mädchen 12 Jahre alt, ein Jungen 3 Jahre alt. Und ich hatte eigentlich für meine Alterskategorie einen Traumjob, verdiente weit mehr als über den damaligen DDR-Durchschnitt und wir konnten es uns leisten, als junge Familie, dass meine Frau nur halbtags arbeiten ging und sich den Rest der Zeit voll der Erziehung unserer Kinder und der Familie widmen konnte. Ich fuhr einen Dienstwagen und ich hatte privat einen funkelnagelneuen Wartburg in der Garage. Ich war 28 Jahre alt. Ich hatte das erste Drittel einer ostdeutschen Karriereleiter bereits hinter mir. Eine solche Delegierung zu bekommen, einen solchen Studienplatz und noch dazu den, welchen ich mir gewünscht hatte, das bekam man nur einmal im Leben. Aber das bekam man nur, wenn man sich im gesellschaftlichen Leben der DDR und in seiner beruflichen Tätigkeit bewährt hatte. Man musste halt ein guter Arbeiter sein, in einem von Arbeitern und Bauern regierten Staat. Das, liebe Freunde, das war auch meine damalige Überzeugung. Und ich sage euch, ich lernte Menschen kennen, die seit Jahren einen Antrag auf Ausreise hatten, die überwacht wurden, die keinen Job mehr hatten und deren nächste Angehörige wegen Sachen im Gefängnis saßen, von denen ich nicht einmal wusste, dass es sie gab. Ich erfuhr beispielsweise davon, dass es Sammeltransporte ganzer Flüchtlingsladungen voller Republiksflüchtlinge gab, die über die ungarische oder tschechische Grenze nach Österreich wollten und durch das MFS in Kooperation mit der ungarischen inneren Sicherheit zurückgebracht wurden. Ich erfuhr von Akademikern, die Berufsverbot hatten, wegen politischem Fehlverhaltens, wie beispielsweise einem Zahnarzt aus Dessau, der als Pförtner in einer Brauerei arbeiten musste, nur weil er mit einer Kirchenkerze Mahnwache gestanden hatte, vor dem Gebäude der Stadtverwaltung Halle. Und damit, liebe Freunde, damit war ich mittendrin. Wir schrieben das Jahr 1988 und so begann es. Das Telefon klingelt in meinem Büro. Etwas verärgert gehe ich ran. Meine Sekretärin piepst mir ganz aufgeregt in den Hörer. Die Bezirksdirektion, Kollege Hansen, die Bezirksdirektion möchte Sie sprechen, das Vorzimmer des Direktors. Ich, na dann stellen Sie das Vorzimmer mal durch. Am Apparat ist Frau Bernhardt, die erste Sekretärin unseres Kombinatsdirektors. Guten Morgen, Genosse Hansen. Ich erwidere guten Morgen. Genosse Hansen, der Genosse Direktor bittet Sie heute Nachmittag um 14.30 Uhr zu uns nach Halle zu kommen. Ich, heute Nachmittag? Ja, heute Nachmittag und bitte seien Sie pünktlich, Genosse Hansen. Knack aufgelegt. Puh, denke ich. Die war aber schlecht zurecht. Sonst sagt sie doch wenigstens, worum es geht, damit man sich vorbereiten kann, wo sie doch weiß, dass der Alte es überhaupt nicht leiden kann, wenn man nicht vorbereitet zu ihm kommt. Na egal, denke ich. Ich werde mir mal die aktuellen Zahlen aus der Buchhaltung kommen lassen und nehme sie mit, zur Sicherheit. Man weiß ja nie, was der Alte will. Aber ich sage euch, Freunde, mich beschlich ein komisches Gefühl. Nach circa 10 Minuten öffnet sich die schwere gepolsterte Eichentür. Ich wurde durch den Genossendirektor hineingebeten. Ein kurzer Rundblick zeigte mir, wir waren nicht allein im Raum. Am langen, mit Polsterstühlen umrandeten Besprechungstisch saß auch der Parteisekretär unseres Kombinates. Schwabbel Hannes, so haben wir ihn immer unter uns genannt, weil er so dick war und immer schwitzte. Und es saßen zwei mir bis dahin unbekannte Herren mit am Tisch, sehr gepflegt, mit Krawatte und grauen Anzug, eigentlich das ganze Gegenteil vom Schwabbel Hannes. Mit einem Lächeln und den Worten »Komm rein, Genosse Hansen, und nimm Platz« wurde ich auf der Gegengeraden des Tisches platziert, direkt neben dem wuchtigen Schreibtisch des Direktors. Mit den Worten »Dies sind die Herren und Genossen XY« und »Dies, Genossen Hannes Wammer, den brauche ich dir nicht vorzustellen, unseren Parteisekretär, den kennst du ja«, kam unser Direktor auch gleich zur Sache. »Sag mal, Genosse Hansen, bist du jetzt Christ geworden? Gehst du neuerdings regelmäßig in die Kirche?« Es schien nun, als ob nur noch der Hauptmann der Staatssicherheit das Sagen hätte. Unser sonst ach so forscher Direktor war mucksmäuschenstill. »Genosse Hansen, überlegen Sie sich jetzt genau, was Sie auf meine weiteren Fragen antworten.« Ich dachte, oh, der Tonfall ist irgendwie drohend. Das macht mir Angst. »Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Halb- oder Unwahrheiten strafrechtliche Konsequenzen für Sie nach sich ziehen können.« Strafrechtliche Konsequenzen, dachte ich. Seit wann ist es verboten, in Leipzig in die Kirche zu gehen? Ja, ich wusste, es war nicht erwünscht, dass Parteigenossen in die Kirche gehen, aber strafbar. Strafbar war das meines Wissens nach nicht. Ich war wieder zu Hause. Entkommen, so dachte ich. Ich beschloss zunächst, die Fahrten nach Leipzig zur Nikolaikirche sein zu lassen. Zu gefährlich, dachte ich. Subversive Objekte treiben sich dort rum, hatte der Hauptmann gesagt. Was hatte er damit gemeint? Etwa Tanja, meine Studienkollegin? Was hatte sie mir da bloß erzählt? Sie wollen Lager einrichten für Andersdenkende? Sicher Andersdenkende, solche Subversiven. Denn was oder wer käme sonst in Frage für solche Lager? Ich beschloss, die Sache sacken zu lassen und erst einmal nicht mehr nach Leipzig zu fahren. Jetzt gehen wir auf den Schluss zu. Ja, ich denke, man muss das auch nicht übertreiben mit den einzelnen Stücken, dass uns, sonst wird das... Ich verfasste eine Beschwerde nach der anderen. Meine Stasi-Akte führt dazu aus, ich hätte eine staatsfeindliche Haltung eingenommen zu unserer DDR und seinen Staatsorganen. Teilweise erhielt ich lapidare Antworten, wie nicht zuständig, teilweise erhielt ich gar keine Antwort. Ich hatte schon längst Widerspruch eingereicht gegen den abgelehnten Bescheid, erhielt aber auch dazu keine Antwort. Nicht einmal eine Eingangsbestätigung. Es brodelte überall in den sozialistischen Bruderstaaten. Selbst bei den Russen hatten die Hardliner abgedankt und Gorbatschow mit seinem Kurs der Perestroika hatte alle Herzen im Sturm erobert. Wir, die Andersdenkenden, ich war inzwischen einer von ihnen geworden, trugen Sticker mit seinem Bild an den Jacken, hatten weiße Bändchen um die Autoantennen gebunden und konnten viel offener miteinander umgehen und reden als noch vor einem Jahr in der Nikolaikirche Leipzig. Leipzig-Nikolaikirche war ein Symbol der Freiheit geworden. Und die Leute kamen von überall her, um die Messen in Leipzig zu besuchen. Das Kirchenschiff konnte manchmal die Massen gar nicht fassen. Ich war zwischenzeitlich erneut degradiert worden. Nunmehr verfasste ich einen Brief an das damalige Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen und an die Zeitschrift Der Stern. Dass ich mich damit strafbar gemacht hatte, war mir nicht bewusst. Ich hatte den Straftatbestand des Paragraphen 219 Strafgesetzbuch der DDR erfüllt. Darauf hatten alle nur gewartet. Noch am selben Tag wurde ich von meiner Arbeit abgeholt und kam nicht mehr nach Hause. Man brachte mich an einen Ort namens Roter Ochse, nach Halle Saale am Kirchtor 20a. Ein neuer Abschnitt meiner Odyssee auf dem Weg in die Freiheit sollte damit beginnen. Doch das ist ein anderes Kapitel dieser wahren Geschichte. So. Gut. Tja, Jürgen, vielen Dank. Das ist natürlich allerhand so was. Ja. Ich denke, wir haben einen ganz guten Eindruck, Einblick gegeben. Und ich denke, die Leute werden Interesse daran haben, deinen Vortrag mal komplett zu hören. Und ich denke, wir sind ganz gespannt auf den zweiten Teil. Ja, ich werde versuchen, den zweiten Teil im neuen Jahr zu schreiben. Ich habe jetzt so viele Termine, wo ich lesen soll. Ich hatte es ja vorhin schon angekündigt. Kulturverein Essen, alte Synagoge, Altenheime sind dabei. Freue ich mich riesig drüber für die alten Leutchen, dass da ein Interesse besteht. Außerhalb NRW, bis Hof, Bayern runter, Kiel, Friesland haben sich angemeldet, wollen mich hören. Ich muss dann natürlich gucken, dass ich auch alle bediene, denn man kann nicht die Werbetrommel rühren und sagt dann, nee, ich komme nicht. Das würde ich auch nicht tun. Also ich muss es nur sehen, dass ich es zeitlich auf die Reihe kriege, denn Holger, du weißt, ich mache es ehrenamtlich, ich habe nebenbei noch einen Betrieb. Ihr macht es auch alle ehrenamtlich. Und irgendwo ist der Faktor Zeit eigentlich der entscheidende. Aber ich würde mich freuen, wenn durch deinen Audiobeitrag ein bisschen Interesse noch geweckt wird bei Leuten, die noch nichts davon gehört haben, die noch nichts davon wissen. Meine Mailadresse... Sagst du vielleicht nochmal? Wollte ich gerade sagen. Über die ihr mit mir in Kontakt treten könnt, ist j.hansen-piratenpartei@arcor.de. Arcor mit C geschrieben. Wenn ihr da mir eine Mail schreibt und mich anfragt, dann trete ich beantworte jede Anfrage, dann trete ich mit euch in Kontakt und wir können dann einen Termin ausmachen, wenn ihr Lust habt. Ich habe auch einen Videomitschnitt, Zusammenschnitt einer Veranstaltung, den würde ich euch schicken, der geht über 4 Minuten, damit ihr sehen könnt, wie das so aussieht, wenn ich dort lese, mit einer PowerPoint-Präsentation untermalt die ganze Lesung und dann würde ich mich freuen, wenn ich demnächst bei euch oder bei diesem oder jedem Stammtisch zu Gast sein könnte für meine Niemals-Vergessen-Tour. Gut, vielen Dank, Jürgen. Vielen Dank für das Gespräch. Und dann sind wir alle gespannt auf den Vortrag. Joe, wie lange haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir was. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Weitere Infos und Podcasts gibt's auf flaschenpost.piratenpartei.de.